2 Jahre war ich deine Braut und hab dir grenzenlos vertraut. Das war mein ganzes Malheur. Nun sitz ich da mit der Lamour, doch kommst du sicher mal retour, weil ich auf eins immer schwör. Leben ohne Liebe kannst du nicht, wenn man auch den Himmel dir verspricht. Alles kannst du haben und hast doch keine Ruhe, denn ein bisschen Liebe gehört nun mal dazu. Wär's auch nur eine kleine Sympathie, doch ganz ohne Liebe geht es nie. 10-mal eher kannst du entbehren Luft und Licht, aber Leben ohne Liebe nicht. Leben ohne Liebe kannst du nicht, wenn man auch den Himmel dir verspricht. Alles kannst du haben und hast doch keine Ruhe, denn ein bisschen Liebe gehört nun mal dazu. Wär's auch nur eine kleine Sympathie, ganz ohne Liebe geht es nie. 10-mal eher kannst du entbehren Luft und Licht, aber Leben ohne Liebe nicht.